Du bist mit meiner Tochter verheiratet und glotzt vor meinen Augen eine andere Frau an. Wie kannst du es wagen? Unser King of Queens geht mit seinen Freunden zu einem Footballspiel und Spence wird zugleich wie ein Kamel präpariert. Warum muss ich denn immer das Bier reinschmuggeln? Weil du sowieso eine merkwürdige Figur hast. Carrie versucht derweilen verzweifelt ebenfalls mit einer Freundin auszugehen, doch trotz ihres charmanten, empathischen Charakters findet sich niemand. Letztendlich puzzelt sie sich einen von der Palme. Das sind aber eine Menge Teile. Sie möchte, dass Stark seine Freunde aufgibt und nur noch Zeit mit ihr verbringt, was nicht gerade auf Begeisterung stößt. Also sucht ihr Moppelchen eine Freundin namens Jessica. Doch als am nächsten Tag mit Arthur am Tisch sitzt und sie selbst nach minutenlangem Warten noch kein Fresschen bekommen haben, erkennen sie, dass sie Carrie an eine Frau verloren haben. Na, was sollen wir jetzt tun? Im Augenblick bin ich genauso schlau wie du. Als Doug dann auch noch eine famose Scanner-Geschichte erzählt und ihm niemand zuhört, wird er eifersüchtig. Also, was ich daraus höre, ist, dass du Jessica hast. Er geht sogar mit seiner Frau shoppen, doch rät ihr, sich bei Kleidern nach den Farben der bekannten Footballmannschaften zu richten, was überraschenderweise ebenfalls auf wenig Begeisterung stößt. Orange und Blau, die Farben der Mets. Carrie wollte, dass Doug seine Freunde verlässt. Er kontert nun und möchte, dass sie Jessica tötet. Du hast Jessica lieber als mich, ist doch so. Oh je. Töte sie. Da die Folge hier endet und Jessica nie wieder bei King of Queens vorkommt, gehe ich davon aus, dass sie das beide zusammen erledigt haben. Über ein Like und ein Abo würde ich mich sehr freuen. Liebe Kreativskeptiker, Segel immer straff halten und auf zum Horizont!